Hört ihr das Dum-da-da-dum-da-da-dum? Im ganzen Wald klingt es heut. Nur immer Dum-da-da-dum-da-da-dum, das sind die Holzhackerleut. Nur wenn ringsum der Schlag der Äxte schweigt, ein Jodelruf hoch in die Lüfte steigt. Holladio-ladio-ladio, ein jeder hört es erfreut. Holladio-ladio-ladio, das sind die Holzhackerleut. Und auch bei Nacht ist keine Ruhe heut. Wer da im Walde küsst, das sind die Holzhackerleut. Das Dum-da-da-dum-da-da-dum, im ganzen Wald klingt es heut. Nur immer Dum-da-da-dum-da-da-dum, das sind die Holzhackerleut. Nur wenn ringsum der Schlag der Äxte schweigt, ein Jodelruf hoch in die Lüfte steigt. Holladio-ladio-ladio, ein jeder hört es erfreut. Holladio-ladio-ladio, das sind die Holzhackerleut. Und auch bei Nacht ist keine Ruhe heut. Wer da im Walde küsst, das sind die Holzhackerleut.